willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 22, 2014. Was war das denn heute diesmal für eine Woche? Unglaublich, True Crypt, ja, das riecht nach einem großen Skandal. Ja, was ist passiert? True Crypt, eine der meistgenutzten Verschlüsselungsprogramme für Partitionen oder auch Dateien, ja, Datei-Container sozusagen, ja, war sehr beliebt, war auf allen Systemen eigentlich verfügbar, ist einfach so klammheimlich vom Netz genommen worden. Selbst, sagen wir mal, Szene-Kenner hatten hier vermutet, dass die Seite gehackt wurde. Das ist offenbar nicht der Fall. Ja, die Entwickler haben tatsächlich das zurückgezogen. Jedenfalls sind auch die Anmerkungen auf der Webseite mit dem GBG-Key von den entsprechenden Entwicklern also signiert. Und ja, angeblich, so die Entwickler, oder so das, was auf der Seite noch zu lesen war, ist TrueCrypt nicht mehr sicher. Deswegen hat man beschlossen, das einzustellen. Es gibt noch eine neue Version, die 4.2, das nur noch read-only ist. Das heißt, man kann keine neuen Container mitmachen. Ja. Und damit ist TrueCrypt Geschichte. Wenn es denn so einfach wäre, ist ja Open Source Software, und da wird eben davon ausgegangen, dass die verschiedensten Seiten und Entwickler jetzt hier dieses auffassen und eventuell sogar forken, je nachdem. Auf jeden Fall soll das am Leben erhalten werden, das TrueCrypt. Und die Hintergründe bleiben derweil unklar, und das Ganze hat die Handschrift der NSA, muss man ganz klar sagen, so wie es auch bei LavaBit der Fall war. Hintergrund ist der, dass eben die Firmen, ja, die Betroffenen, eine sogenannte Gag Order unterschreiben müssen. Ja, und dann dürfen die nicht darüber sprechen, beziehungsweise müssen sogar lügen, müssen dementieren, dass die NSA was damit zu tun hat. Das ist Realität, das ist keine Verschwörungstheorie oder Paranoia oder sonst irgendwas, sondern das wurde auch schon mehrfach bestätigt, nicht nur von Snowden. LavaBit hat ja müssen seinen Dienst einstellen, weil er gezwungen wurde, der Entwickler, eben die GBG-Keys preiszugeben, ansonsten wäre da Schlimmeres passiert, und dann hat er ganz einfach den ganzen Dienst eingestellt, um da die Benutzer zu schützen. Was ist jetzt hier bei TrueCrypt denn der Fall? Ja, das ist so eine Geschichte, wie eben bei diesen ganzen anderen Sachen auch. Beweisen kann man das so schlecht. Ja. Wie gesagt, es sieht so aus, als ob da eben auch sowas, so, dass da eben auch die unter Druck gesetzt wurden. Ja, warum auch immer, weiß ich nicht. Es gibt verschiedene Aufrufe jetzt im Internet und verschiedene Stellungnahmen dahingehend. TrueCrypt ist genauso sicher wie vorher, sagen die einen. Die Entwickler haben ja gesagt, TrueCrypt ist nicht mehr sicher. Was ist denn da der Hintergrund? Ja. Gibt es eine Möglichkeit jetzt für US-Geheimdienste beispielsweise TrueCrypt-Container zu knacken? Haben deswegen die Entwickler TrueCrypt einfach eingestellt? Wurden die gezwungen, sozusagen eine Möglichkeit, wenn es denn eine gibt, das ist ja die Frage, ja, bei TrueCrypt klar zu machen für die NSA, dem steht der Sicherheitsreport zu TrueCrypt gegenüber, der erst vor kurzem auch veröffentlicht wurde. Ja. Der zeigt auf, dass TrueCrypt im Großen und Ganzen sicher ist. Ja, es gibt so ein paar kleine Sachen, wo man sagen könnte, ja gut, das könnte besser sein, aber insgesamt gilt TrueCrypt als sicher. Und da es eben eine Open Source Software ist da auch möglicherweise keine Möglichkeit vorhanden für die US-Geheimdienste auf TrueCrypt-Container zuzugreifen. Vielleicht, ja, und das ist die naheliegendere Sache, hätten vielleicht die Entwickler eine Hintertür einbauen sollen. Ja, das könnte auch sein. Oder es ist einfach so, wie die Entwickler sagen, sie haben keine Lust mehr und fertig. Ja. Und die haben das beendet als nicht mehr existent erklärt. Das ist natürlich hirnrissig im Internet. Das haben sie auch dann gleich gemerkt. aber dennoch bleibt die Tatsache, dass hier wohl Druck aus, also was heißt die Tatsache, bleibt die Vermutung, dass eben hier Druck ausgeübt wurde, massiv sogar. Und deswegen das so gemacht wurde. Nun gut, hier bei Golem wurde das auch hier nochmal aufgezeigt. Das Entwicklerteam hält sich ziemlich bedeckt, was eben auch darauf hindeutet, dass da Druck ausgeübt wurde. Und jetzt fangen in verschiedenen Stellen im Netz die Leute an, daran zu arbeiten. Hier ist zum Beispiel ein Aufruf, auch die Domain truecrypt.ch. Tut neowin.net darüber berichten, dass es eben hier eventuell ein Umzug geben soll, ja, vielleicht von der Open Source Software in die Schweiz sozusagen. Von dort aus kann das Ganze dann ohne Druck der USA weiterentwickelt werden. So ist auf der Webseite auch zu lesen: Located in Switzerland, if there have been legal problems with the US, the independent hosting in Switzerland will guarantee no interruption due to legal threats. Boom. Ja, also so könnte man das so ja sagen: Hier kommt, hier ist es. Steve Gibson hat indessen aber auch gesagt: Ja, TrueCrypt ist weiterhin sicher. Ja, und die Tatsache, dass eben das verschwindet, dieses Zugriff da verschwunden ist, heißt ja noch lange nicht, dass dann das Programm aufhört zu arbeiten. 7.1a ist also die aktuelle richtige Version, die da gemacht wurde. Und auf dieser Seite grc.com, mies TrueCrypt.htm, also das ist in diesem Artikel weiter verlinkt. Wenn ihr euch da durchklickt, kommt ihr hin. Ja, bei dem Artikel TrueCrypt Move to Switzerland Attempting a Fork, da ist dann der Link drin zu diesem Steve Gibson Post, ja. Auf truecrypt.ch dann weiterklickt. Ach, Mann, Mann, Mann. Ja, geht auf truecrypt.ch, dort ist der Link drin zu diesem Steve Gibson Post. Er sammelte auch einige Informationen dazu, was man wissen sollte, was soll man nicht, was man nicht machen sollte. Und bietet auch ein komplettes Archiv an, 24,5 Megabyte mit allen Versionen für alle Systeme, also die aktuellen Versionen 7.1a, für alle Systeme, Windows, Mac, Linux, Konsole und GUI für Linux. Und da ist alles vorhanden, das heißt, man kann es weiterhin nutzen, die Dateien sind im Internet und lad sie runter, kein Problem. Vielleicht ist es sogar ein Prädikat. Wenn da wirklich Druck auf die Entwickler ausgeübt wurde, dann heißt es, dass TrueCrypt auch tatsächlich sicher ist. Und das wiederum heißt, man hat eben probiert, dieses sichere Verschlüsselungsmedium eben zu verhindern. Das mag zwar so jetzt funktionieren erstmal scheinbar, aber die Version bleibt ja weiterhin aktiv und eben wie gesagt, es wird wahrscheinlich da weiter im Internet noch daran gearbeitet, so dass auch irgendwann eine neue Version, vielleicht auch unter einem neuen Namen, von diesem TrueCrypt geben wird. Ja, das ging also gewaltig in die Hose. Dennoch bleibt hier eine Atmosphäre der Angst übrig. Und man fragt sich wirklich, wo die Rechtsstaatlichkeit eigentlich noch geblieben ist in den USA. Sollte sich das wirklich bewahrheiten? Ist das ein erneuter Schlag gegen die Freiheit der Menschen in den USA von der Regierung, von der NSA, die meiner Meinung nach vollkommen außer Kontrolle geraten ist? Und deswegen, ja, dass TrueCrime.ch möglicherweise das Asyl für die Verfolgten aus den USA, wenn man so will, ja, die verfolgten Entwickler, es ist wirklich eine traurige Sache. Aber man hat hier eben auf TrueCrime.ch zum Beispiel auch klar gemacht, dass es eben da keine Möglichkeit gibt, das System komplett abzuschalten. In der Schweiz können die US-Geheimdienste, tja, sich aufregen, aber mehr nicht. So sieht das aus. Ja, das Kuriose war ja auf der TrueCrypt-Seite TrueCrypt.com, ja, da wurde dann tatsächlich sogar aufgerufen, dass die Leute, weil ja angeblich TrueCrypt nicht mehr sicher sei, auf BitLocker umgestiegen wird. BitLocker. Das, was bei Microsoft Windows integriert ist. Und es ist natürlich keine Alternative, ja, das ist ganz klar. Hier ist auch, ich habe einen Artikel von Mashable verlinkt, wo auch hier klar gemacht wird, dass selbst das FBI massiver Druck auf Microsoft ausübt, um eben Zugang zu BitLocker-Partitionen, Verschlüsselungsdateien zu bekommen. Ja, und zwar immer und immer wieder, die bleiben da permanent dran und möglicherweise ist es auch schon passiert. Ob das nun legal ist oder nicht, offenbar wird dieser Druck ausgeübt, dass die NSA da hinter den Kulissen Druck ausübt oder vielleicht schon längst einen Zugang zu BitLocker bekommen hat. Das steht schon wieder auf einem ganz anderen Blatt. Experten vermuten jedenfalls, dass BitLocker schon längst von den US-Geheimdiensten entschlüsselt werden kann. Descriptor ist vielleicht noch eine Alternative. Wie gesagt, bevor wir jetzt groß nach Alternativen schauen, ich will es nur noch mal erwähnen, sollte man erstmal abwarten. TrueCrypt bleibt, so wie es aussieht, eh am Leben, auf der einen oder andere Weise. Aber ich will es nur mal sagen, Descriptor ist auf jeden Fall eine mögliche Alternative dafür. Arbeiten kann man wie ähnlich wie mit diesem TrueCrypt auch mit IS, Twofish und Serpent. Kann man also da genau auswählen und auch Kombination davon ist recht schnell und arbeitet in ähnlicher Weise natürlich nicht ganz so. Da dies ein offenes Encryption-System ist, eine Lösung, kann man also auf jeden Fall schon mal mehr Vertrauen in dieses System setzen, als jetzt bei diesem Closed Source BitLocker, wo man überhaupt nicht weiß, ob da nicht schon längst eine Hintertür eingebaut ist. Das hier kann man wenigstens noch kontrollieren. Und ja. Hier Nublast Linux und Lux als Alternative, Lux oder Lux, je nachdem, wie man das gerne aussprechen möchte, LUKS, das ist ein Verschlüsselungssystem, das bei Linux integriert ist, gilt als extrem sicher. Kann man auch sehr gut anpassen an die entsprechenden Bedürfnisse. Läuft eigentlich heutzutage auf jeder größeren also schon von der Installationsdiskette ab, CD ab, kann man das schon auswählen. Zum Beispiel bei Ubuntu oder bei Linux Mint 17 jetzt neu übrigens, komme ich noch dazu, kann man hier also schon beim Booten, beim Installieren auswählen, dass eben alles verschlüsselt werden soll. Macht das einfach, stellt es einfach ein, gibt ein Passwort ein und eure Daten sind relativ sicher gegen Angriffen lokaler Art. Ja, und ihr könnt sogar noch eine zweite verschlüsselte Partition einrichten, wie ich das zum Beispiel gemacht habe. Also nicht nur die Boot-Partition verschlüsselt, das ist ja mehr oder minder schon fast uninteressant. Aber ich habe beispielsweise hier eine verschlüsselte Partition plus nochmal, ganz wichtig natürlich auch, dass der Swap, die Swap-Partition verschlüsselt angelegt wird. Und die wird einfach nur dann eingebunden, wenn es erforderlich ist. Und wenn sie nicht mehr gebraucht wird, wird es auch wieder unmounted, so dass auch wenn der Rechner angegriffen würde, kein Zugriff auf die Partition im Moment vorhanden ist. Also das ist eine, für Linux-Nutzer, die haben da am wenigsten vielleicht Probleme damit. Das Einzige, was eben da der große Vorteil war gegenüber dieser GNU/Nublast Linux und Lux-Alternative, ist, dass es eben nicht nur auf Linux lief, sondern auf jedem System, so dass die, dass man zum Beispiel einen USB-Stick anlegen konnte, den standardmäßig als TrueCrypt Volume und dann konnte man das quasi auf jedem System entschlüsseln mit dem entsprechenden, mit der entsprechenden TrueCrypt-Installation und damit ist das wunderbar. Ja. Und es hat überall funktioniert. Das ist leider eine Schwierigkeit, wo es so einfach nicht zu lösen ist. Gut, dann, also das ist ein unglaublicher Skandal. Ich, wie gesagt, es ist eben noch nicht alles klar. Es wird auch fraglich sein, ob das jemals ganz klar werden wird. Das ist umso bedenklicher. Ja, umso bedenklicher. Und ich bleib aber da am Ball und halte euch auf dem Laufenden, wie es damit weitergeht. WhatsApp geht es jetzt mittlerweile auch an den Kragen. Eine, ja, eine Sache, die mir schon ziemlich lange auf den Magen schlägt, was WhatsApp betrifft, ist, dass die Leute so unbedarft hier den alles in den Rachen werfen, ja, ihre privatesten Daten. Und dann jammern sie über Google, ne, mit dem Recht auf Vergessen, jammer, jammer. WhatsApp hingegen hat, ja, AGBs, dass einem die Haare zu Berge stehen. Und das hat jetzt eben das Gericht auch festgestellt, ein Gericht, festgestellt, das Landgericht Berlin, dass eben auch hier das Geschäftsgebaren von WhatsApp in Deutschland nicht machbar ist, nicht haltbar ist. Das geht so nicht bei uns. Ja, mag zwar sein, dass es woanders da einfach so geht, dass man einfach hier bei so privaten Daten ohne weiteres hier so einen Dienst aufmachen kann und machen kann, was man will, mehr oder minder. Aber das geht halt bei uns nicht. Zum Beispiel geht es schon aus dem Grund nicht, weil vernünftige AGB, ja, die nicht nur in Deutsch sein müssen, sondern auch eben gültig sein müssen. Das heißt, sie dürfen nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Ja. Und das Problem bei WhatsApp ist, dass es überhaupt gar keine deutschen AGB gibt. Und damit ist der Betrieb von WhatsApp für die Firma illegal in Deutschland. Es wurde bereits im Jahr 2012 die Firma abgemahnt. Die Firma reagiert überhaupt nicht, klar, weil ja die der Sitz eben außerhalb von Deutschland ist. Ja. Und es wurde sogar von WhatsApp, von der Firma, von dem US-Gericht, von US-Gericht zurückgemeldet, dass sie also die Entgegennahme amtlicher Dokumente verweigert habe. Das heißt, sie weigern sich überhaupt irgendwas anzunehmen. Das mag zwar für den einen oder anderen sogar sympathisch erscheinen, ja. Aber das Problem ist, dass man eben als Firma, die in Deutschland agieren will, sich auch an deutsche Rechte halten muss. Schon alleine deswegen, dass damit eben bei uns Mitbewerber keine Nachteile bekommen. So, dann wurde also hier eine Verhandlung angestrebt, ja, und vom WhatsApp kam also niemand auch. Deswegen gab es eben ein Versäumnisurteil, ja, und das besagt, dass man eben jetzt 2 Wochen Zeit hat, ja, Einspruch gegen das Urteil einzulegen, ansonsten wird es rechtskräftig und das heißt, wenn das Urteil rechtskräftig wird, dann muss WhatsApp zukünftig eben auch die deutschsprachigen Vertragsbedingungen verwenden. Das ist eigentlich ganz logisch, normal, ja. Ansonsten droht eben ein Ordnungsgeld von 250.000 Euro, ja, oder eine Ordnungshaft von 6 Monaten, ja, gegenüber dem Chief Executive Officer. Also, ja, wenn man das sagt, der Chef muss eben dann in den Knast. Ja. So sieht's aus. Wie man das natürlich jetzt umsetzen will, das ist die andere Frage. Ja. Warum sich WhatsApp allerdings sträubt, hier eine deutsche AGB zu veröffentlichen, das scheint auch auf der Hand zu liegen, denn es sind dort wohl einige Passagen drin, die wohl so in Deutschland nicht rechtsmäßig sind, ja. Und sie waren ja auch immer wieder mal in den Schlagzeilen wegen ziemlich laxen Umgang von privaten Daten. Und unter anderem wird auch dem Unternehmen das Recht eingeräumt, dass WhatsApp-Texte und Bilder weltweit kostenfrei nutzen darf. Ja? Und das auch zu Werbezwecken. Ja, es ist natürlich auch wieder so Sache, klar, müssen da solche Passagen rein, aber die müssen eben erklärt werden, vor allem sie müssen verständlich sein, zumindest mal in einem Deutsch, ja, für sowas, das ja schon schwierig genug zu verstehen ist. Und deswegen, ja, was aber will man denn tun, wenn jetzt eben die 250.000 Euro nicht bezahlt werden und hat auch keine Lust, nach Deutschland zu kommen, der Cheffe, also kann er auch nicht verhaftet werden und ins Gefängnis gesteckt werden, ja. Was macht man denn da? Ich denke, dass es vielleicht eine Sache wäre, dann eben den Geschäftsbetrieb in Deutschland zu untersagen, ja. Das wäre auf jeden Fall schon mal das richtige Zeichen, den Geschäftsbetrieb zu untersagen und möglicherweise auch dann von Google und von Apple zu verlangen, dass die App aus dem Store entfernt wird, da das natürlich dann eine App, die gegen geltendes Recht verstößt, die kann. Da kann verlangt werden, dass die entfernt wird. Verbieten kann man WhatsApp natürlich nicht. Ja? Das heißt, es wäre dann noch möglich für Jailbreak-iPhones oder zum Beispiel für Android per Sideload die App drauf zu machen von der Seite. Aber man kann dann eben zum Beispiel sagen, ja, dass man eben dieses verhindern will, indem dass man diese App eben nicht mehr offiziell so anbietet in den Stores. Ja? Und das wäre eine Möglichkeit, vielleicht wachen dann auch mal ein paar Leute auf und holen sich mal ein paar sicherere Chatprogramme, statt dieses unsichere, mögliche WhatsApp, das sich offenbar einen feuchten Kehricht an irgendwelche Gesetze hier hält. Tja, die EU beschließt eCall, eine vollständige Überwachung der Autofahrer, außer bei teuren Autos. Ja, das war mal wieder sehr bezeichnend, ja. Das Problem ist, der Notruf, ja, wenn das Auto zum Beispiel einen Unfall hatte, liegen bleibt, etc., dann wird ein automatischer Notruf gesendet und die Position des Fahrzeuges mitgeteilt, so dass eben Rettungsdienste bzw. Polizei dann wissen, wo sie hin müssen, ja. Da werden dann Sachen gespeichert, ja. Dass zum Beispiel Fahrzeugtyp, Treibstoff, Unfallzeitpunkt, zur Fahrzeugposition, Fahrtrichtung ausschließlich, ja, sollen die dann eben für eCall verwendet werden. Ja, genau, ausschließlich. Außer natürlich, wenn jemand berechtigter Grund hat, ja, dann ist das halt mal, oh, das ist ein Terrorist, ja, okay, hier sind die Daten, zack, ganz so einfach geht das, ne? Und gut. Das ist aber ehrlich gesagt, ist das nicht das, was mich jetzt wirklich auf die Palme bringt. Im Gegenteil, ich finde sogar noch dieses eCall, genau übrigens wie eine Blackbox, ja, die finde ich eigentlich noch gar nicht mal so schlecht, weil wenn alle Autos zum Beispiel Blackboxes hätten, ja, dann wäre oftmals ja, sagen wir mal, die Unfallaufklärung einfacher. Und zum Beispiel auch Raser, Temposünder könnten da weniger wegkommen, ja, mit Ausreden. Denn da würde ja dann klar festgestellt werden, mit welcher Geschwindigkeit ganz exakt das Auto gefahren ist, zum Zeitpunkt zum Beispiel des Crash. Auch das hier mit dem eCall, das ist ein Sicherheitssystem, wo ich prinzipiell eigentlich ganz gut finde, ja, wenn man zum Beispiel eben nicht mehr in der Lage ist, selbst Hilfe zu holen, dann kann dieses System doch schon lebensrettend sein. Aber was mich wirklich fuchst ist, ja, dass eben, das ist unglaublich, dass individuelle Autotypen, die nicht in Serie gefertigt werden, von dieser Regelung ausgenommen werden sollen. Also 2018 soll es anfangen, dann dürfen keine Neufahrzeuge mehr ohne dieses Ortungssystem verkauft werden. Ja? Ausgenommen individuelle Autotypen, die nicht in Serie gefertigt werden. So, und das heißt, Leute, um es mal salopp zu sagen, Bonzenautos. Autos, die zum Beispiel komplett überarbeitet werden, ja, das sind zum Beispiel die gepanzerte Limousinen, ja, oder eben die für die Superreichen, ja, oder auch nur Halbreichen, die sich dann eben ein Auto quasi aus der Serienproduktion rausnehmen lassen können und dann eben individuell außerhalb der Serie produzieren lassen. Zum Beispiel machen das einige Tuner, aber auch dann eben die Hersteller für diese, ja, Luxuskarossen und die eben Fahrzeuge anpassen für die Superreichen. Herrlich, oder? Und natürlich, ganz klar, auch ein Importauto ist ja bei uns nicht in Serie produziert und deswegen darf es zum Beispiel auch dann wunderbar hier verwendet werden ohne dieses Ordnungssystem. Also die Reichen werden sich dann hier optimale hier das ein Auto kaufen können ohne Ordnungssystem, ja, während dann die anderen auch vielleicht mal so ruckzuck geortet werden können. Es ist schon ziemlich heftig. Das ist wirklich unsäglich. Das geht eigentlich meiner Meinung nach so nicht. Aber gut, wir werden was sehen. Ja. Nach all dem Negativen gibt's auch was Positives. Eventuell vielleicht, ja. Möglicherweise kommt der Markt- und Technikverlag zurück. Leute, ist das unglaublich oder was? Die Braun Handels GmbH hat sich nämlich da die Rechte gesichert an dem Namen und auch an allen alten Buchreihen, die es gab von Markt und Technik. Und damit könnte zumindest das Label Markt und Technik wieder aufleben, ja, und vielleicht wieder Bücher von Markt und Technik in den Läden sein. Markt und Technik, ja, wie viele schöne Magazine haben die gemacht. Ich glaube sogar, das Amiga-Magazin war von Markt und Technik. Ja, viele, viele Lernliteratur. Ich habe noch etliche Bücher von Markt und Technik. Und ja, das war leider, leider, leider ein dunkles Kapitel, als dann eben hier Markt und Technik eingestellt wurde. Aber ich denke, dass hier durch das Aufleben auch von einem, ja, sagen wir mal, lokalen Buchfirma, also eben diese Braun Handels GmbH, könnte man wieder erwarten, ja, dass vielleicht wieder sowas wie Markentechnik, echtes Markentechnik kommt. Mal sehen, was da die Braun Handels GmbH macht. Und auf jeden Fall ist für 2014 schon 40 neue Titel geplant im Bereich IT, Unterhaltungsthemen, Fotografie, Multimedia, Wirtschaft und so weiter und so weiter. Und auch der Vertrieb von E-Books ist geplant. Ja. Gut, aus der Klauen von Pearson Education ist es wohl jetzt endlich raus und kommt wieder. Juhu! auch schön. Nublas Linux Mint 17 ist jetzt erhältlich, und zwar in der offiziellen Version. Finale Version kann man ja nie sagen, ja. Aber nachdem die Release-Kandidaten ja veröffentlicht wurden, gibt es jetzt die offizielle fertige Fassung von Linux Mint 17 mit dem Codenamen Kiana. Ja. Ein Glück, dass sie sowas genommen haben. Ja. Mir graut schon für den nächsten Buchstaben, ja, aber das kann diesmal dauern. Also bis zum Beispiel eine Renata oder sowas kommt. Können wir noch glücklich sein, denn es wird hier auf dem LTS-System von Ubuntu basieren. Linux Mint 17 basiert ja auf Ubuntu. Ja, und Ubuntu hat ja jetzt eine neue Version rausgebracht mit LTS. Und wie eben der Entwickler hier klar gemacht hat, wird eben ab Linux Mint 17, also ab dieser inklusive dieser Distribution, die Veröffentlichungen sich an die LTS, also an die Long-Term Support Releases von Ubuntu, sich anlehnen. Und das wiederum bedeutet, man hat viele Jahre Ruhe. Ubuntu LTS-Versionen werden 5 Jahre supported, mindestens, mit Sicherheitsupdates versorgt. Und dann gibt es eine neue Version, eine neue LTS-Version. Und hier greift jetzt also Linux Mint das auf. Ich finde es ganz gut. Dann braucht man nämlich nicht so oft hier ein Distributions-Upgrade zu machen. Das ist nämlich gerade bei Linux Mint 17 alles andere als komfortabel. Und ja. Gut, es gibt jetzt also die Mint 17 Cinnamon und Mint 17 Mate-Version. Eine KDE-Version gibt es noch nicht. Die wird aber sicherlich auch in den nächsten Wochen folgen. Ich werde noch warten, bis die KDE-Version existiert, weil ich ja als zwar kein, ich habe zwar kein Linux Mint 16 KDE drauf, sondern ich habe mir eigentlich die Cinnamon installiert, habe mir aber KDE voll drauf installiert und deswegen möchte ich warten, bis dann auch die entsprechend passenden Pakete für KDE auch vorhanden sind. Ja, YouTube ist kaputt, Leute. Es ist mal wieder passiert, ja. Wieder mal ein falscher Copyright-Claim von einem auf einem meiner Videos. Und zwar tatsächlich ein Video von 2006. Ja, das darf ja nicht wahr sein. Irgend so eine Firma, ja, müsste ich fast sagen, ja. hat wieder mal gesagt, dass der Song, der verwendet wird, in diesem Video sei Copyright geschützt. Ja, aber nicht von dieser Firma, sondern der Autor ist ein guter Bekannter von mir, und der hat mir das kostenlos zur Verfügung gestellt. Es wurde auch so nicht veröffentlicht. Das bedeutet, da gibt es auch keine GEMA-Rechte, ist auch kein Mitglied der GEMA, sondern er macht alles über seine eigenen Lizenzen mit Labels, die eben ohne GEMA arbeiten, das finde ich auch sehr, sehr gut. Muss er auch nicht haben, ist alles im Clubbereich. Und deswegen ist das hier natürlich jetzt ja grotesk, was diese Firma behauptet. Ich habe natürlich jetzt mal wieder hier das Ganze angefochten, ja, und man hat mir dann auch wieder, wie üblich bei YouTube, gedroht, also falls dieses Anfechten fehlschlägt, dann könnte mein YouTube-Account gesperrt werden. Ich finde, es ist schon ziemlich schlimm, was hier los ist auf YouTube. Selbst große Podcasts wie beispielsweise This Week in Tech oder This Week in Google von Leo Laporte, einer der größten Podcast ja, Publikationen überhaupt, werden regelmäßig die YouTube-Versionen der Podcasts und auch mit Videos dann eben hier vom Netz genommen, gelöscht quasi, beziehungsweise erstmal runtergenommen, um dann eben hier so eine Copyright-Notiz vorzufinden. Noch schlimmer, ich habe überhaupt keine Benachrichtigung bekommen. Auch das ging sogar Leo Laporte schon so, dass einfach Videos gesperrt werden, ohne dass noch nicht mal eine E-Mail kam. Ich habe auch den Spam-Ordner alles gecheckt. Nicht mal eine E-Mail kam an, dass hier was passiert ist. Was ist denn hier los? Also ich muss schon sagen, YouTube geht wirklich einen Bach runter. Man kann eigentlich schon gar keine Videos mehr sicher veröffentlichen, ja. Selbst wenn man alle Copyrights hat, dann kommt irgendeine Firma und sagt, ja, ich habe das Copyright, ja, obwohl das nicht stimmt. Das ist schon mal passiert. Auch damals habe ich es angefochten. Damals habe ich dann auch quasi die Bestätigung bekommen, ja? Und es hat sich dann aufgeklärt. Die Firma hatte das Copyright nicht und es war nur ja, ein Teil von dem Lied, was ich eben so ähnlich angehört habe im ja, ach, in diesem Algorithmus, für den Algorithmus hat sich das ähnlich angehört, ja, und ja, dann hat es die Firma zurückgezogen, jetzt passiert's wieder, jetzt bin ich schon mal gespannt. Eine Riesensauerei ist das. Und ja, ich würde jetzt gern sagen, ja, dann ich mache nichts mehr bei YouTube, ich veröffentliche meine Videos woanders, würde ich liebend gern tun, werde ich wahrscheinlich auch machen, alternativ das dann noch zusätzlich woanders hochladen, vielleicht Dailymotion, oder weiß nicht, muss ich mal gucken, ja, vielleicht nehme ich auch was anderes, Smotree oder sowas, vielleicht sogar noch besser, ja, brauche ich keine Angst zu haben. Aber ein Fakt ist, dass YouTube die meistgenutzte Videoplattform ist, und zwar mit Abstand. Wenn ich auf YouTube ist, der kann auch keine große, da hat noch nicht mal die Chance, eine große, ja, wie sagt man da, Zuschauerschaft, ja, zu bekommen. Und deswegen ist man eigentlich auf Gedeih und Verderb YouTube ausgeliefert im Moment. Selbst Leo Laporte, der eben das eigentlich gar nicht nötig hat, das sagt aber, ja gut, okay, das geht aber einem dann doch da schon was verloren damit, wenn es nicht auf YouTube ist, weil eben YouTube eine riesige Sache ist. Ja, es gibt ganze Generationen, jetzt Jugendliche vor allem, zum Beispiel in den USA, für die ist alles YouTube. Die schauen alle Videos auf YouTube, ja, die hören selbst die Musik auf YouTube, ja, die hören keine Radiosender mehr, die brauchen auch kein Musikstreaming. Die neue Generation dort, das wird jetzt schon oft bestätigt, von vielen Leuten bestätigt, die gucken und hören alles nur noch auf YouTube an. Und somit, wer nicht auf YouTube ist, existiert nicht. Ganz einfach. Ja. Und deswegen kommt man da ebenso kaum vorbei, ja. Also, trotzdem muss ich sagen, Google soll endlich mal was machen, notfalls eben hier ein bisschen auch einschränken. Man muss den Musikfirmen nicht bis zur Halskrause in den Hintern kriechen, ja. Man kann auch vielleicht sich etwas stärker dagegen stellen, und zum Beispiel auch ein System einführen. Das wäre zumindest in Deutschland rechtlich möglich, dass die Firmen auch hier, bevor ein Video gesperrt wird, auch belegen müssen vor Gericht, dass sie das Copyright haben, und erst dann kann das Video gesperrt werden. Dann werden so einige Betrüger, würden dann nämlich keine falschen Copyright-Claims mehr machen. Denn eins wissen wir auch, es muss schnell gehen, wenn das Video hochgeladen ist, nach 2 Monaten interessiert sich, oder nach einem Monat interessiert sich keiner mehr für das Video. Gar keiner mehr. Gut. Reset the Net-Aktion, ja. Am Jahrestag der Snowden-Enthüllungen, am 5. Juni ist es wieder soweit, ja, ein Jahr Snowden-Enthüllungen, und da, just an diesem Tag, hat jetzt eben hier haben einige Organisationen aufgerufen, an diesem Tag einen Aktionstag zu machen, Reset the Net. Es geht darum, das ja, Propagieren von Verschlüsselung im Netz, und auch bei den Daten daheim, ja, und auch zu protestieren, ja, offen zu protestieren in den Social Networks, in den Blogs, überall gegen diese NSA-Überwachung. Aufgerufen hat unter anderem Reddit, Credo Mobile, Greenpeace, DuckDuckGo, Free Software Foundation, Boing Boing, Public Knowledge, das Open Technology Institute und das Center for Democracy and Technology, und so weiter und so weiter. Auch die Electronic Frontier Foundation hat mittlerweile das Ganze, unterstützt mittlerweile das Ganze, und deswegen, ja, kann man hoffen, dass da vielleicht ein kleines Zeichen gesetzt wird. Auf jeden Fall kann man ja zumindest mal in Social Networks aktiv werden, wenn irgendwelche Demos geplant sind. Ich weiß leider davon noch nichts. Ja, schon würde ich es euch jetzt gerne sagen, aber ich würde das auf jeden Fall weiter verfolgen, gucken, ob auch hier irgendwo in Deutschland eine größere Veranstaltung ist. Also mehr als 5 Leute müssen schon sein, ne? Und dass man da dann aktiv werden kann am 5. Juni. Was haben wir noch? Ja, das Recht, nicht vergessen zu werden, liebe Leute, ja. Einer von meinen Lieblingsjournalisten aus den USA, der Jeff Jarvis, hat hier auch damit mal geschrieben: The right to remember, damn it! Ja, verdammt nochmal, das Recht, erinnert zu werden, an einem erinnert zu werden. Das muss man doch auch haben. Das ist eigentlich das, was ich auch vorher schon gesagt habe. Ja, ich sagte schon seit Wochen, ja, wenn man denn ein Recht hat, auf vergessen zu werden, dann muss man auch ein Recht haben, nicht vergessen zu werden. Und das möchte ich gern einklagen bei Google, ja. Liebes Google, ich unterschreibe euch alles. Ich schicke euch sogar eine Kopie von meinem Personalausweis, wenn ihr das wollt, ja, obwohl es rechtlich nicht okay ist. Dass alles, was ich schreibe im Internet, alles, ja, dass es niemals die Links dazu gelöscht werden, ja, und dass das auch immer auffindbar sein soll, immer. Ja. Und ich unterschreibe auch gerne was, dass ich haben will, dass es auch immer die Blogs, die Blogartikel, die ich schreibe in euren Blogs bei Google, dass die niemals gelöscht werden, niemals. Sie sollen in 200 Jahren noch abrufbar sein. Ja. Da hätte ich gerne ein Recht dazu. Zumindest also, solange es Google gibt, Google existiert, möchte ich, dass meine Daten immer auffindbar sind. Ja, davon lebe ich, Leute. Ja, deswegen mache ich die ganze Scheiße, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich schreibe mir hier den Arsch ab. Ja, ich habe hier einen Haufen Stress. Ja, und das ganz nur, weil ich meine Meinung veröffentlichen will. Ja, und den Leuten Tipps geben will beispielsweise oder informieren will, ja. Und das Problem ist eben, dass ich noch nicht mal meine eigene Blog-Plattform machen kann, ja. Ich hätte ja schon längst meinen eigenen Server, wo ich alles da drauf mache. Hatte ich auch mal Zeit lang, hat aber aus folgendem Grund die Überlegung, wenn ich diesen Server aus irgendwelchen Gründen mal nicht mehr bezahlen kann, ja, dann verschwindet der Inhalt. Das ist nicht akzeptabel. Die Dinger sollen auch, die Artikel, sie sollen auch noch als, von mir aus als Zeitzeugen oder wo man sich vielleicht darüber lustig machen kann, so, ach, guck mal, was da vor 150 Jahren geschrieben wurde. Das ist ja unglaublich, guck dir mal den Depp an. Ja, mir egal, ja, trotzdem. Ja, vielleicht sind aber auch da noch ein paar Sachen interessant, ja, wo dann vielleicht auch mal noch nach vielen Jahren geguckt werden kann und sagen, ha, wie das damals war, ist ja unglaublich, ja, aber gut, dass wir es nochmal wissen. Ne? Ja, warum nicht? Also die Arbeit, die ich mir mache, die soll für immer verfügbar sein. Ja? Und deswegen kann ich auch keine Plattform nehmen, die verschwindet, wenn ich nicht mehr bezahlen kann. Ja, das muss also eine Plattform sein, wo die Daten gespeichert werden für möglichst lange, lange Zeit, möglichst unbegrenzt. Geht natürlich nicht. Ja, nichts ist ewig. Ja, aber zumindest solange dann die Dienste existieren, bei denen man das eingestellt hat. Ja, wenn Google nichts mehr existiert, sind auch die Links weg. Sehr klar, ne? Gut. Also, lest euch mal den Artikel durch, ist in Englisch, aber sehr, sehr gut. Und für die Leute, die jetzt hier so schnell das Formular ausgefüllt haben, Leute, auf euch kommt noch was zu, was ich unter Umständen das Streisand-Effekt nennt. Habt viel Spaß dabei, wenn ihr gedacht habt, wenn ihr eure Links löschen lässt bei Google, dann könnt ihr weiter Scheiße bauen, ja. Nix da, könnt ihr nicht, denn da wird es bestimmt Vergleichsdatenbanken geben in Ländern, wo so ein Gesetz als absurd gilt. Ja? Und dann werden genau die Leute, die das gemacht haben, ja, hier in die Öffentlichkeit kommen. Ich sage nur derjenige, der das Urteil auch erwirkt hat. Ja? Keine Sau hat ihn vorher gekannt, außer vielleicht die paar hundert Leute, die ihn mal gesucht haben auf Google. Ja? Aus was für einem Grund auch immer. Es war, glaube ich, irgendwas mit irgendwas, was er verkauft hat, ist mir auch egal, ja. So, und jetzt weiß es die ganze Welt, ja, dass das ein Betrüger ist. Sorry. Jetzt weiß es. Ich weiß nicht, was er damit gut gemacht hat, ja. Vielleicht kann er seine Geschichte jetzt noch verkaufen. Und es wird ein Buch draus gemacht, dann hat er, wenn es nur ein bisschen Kohle damit verdient, aber genau das, was er eigentlich erreichen wollte, dass man nämlich sich an ihn nicht mehr erinnert, das dürfte jetzt ein für alle Mal vorbei sein. Es ging nämlich durch die gesamte Weltpresse, inklusive Namen auch, ja, wunderbar. Und so geht der Schuss nach hinten los. Und das wird auch für die 12.000, die jetzt übereifrig das Formular ausgefüllt haben, ohne nachzudenken, das wird immer noch lustig sein. Also ich weiß, dass es da schon Leute gibt, die werden sich dran machen und werden den Suchindex der USA mit dem Suchindex des Deutschen abgleichen, so gut wie es geht, ja, und auf Unterschiede schauen, und die Unterschiede werden auch veröffentlichen werden, und zwar auf einer amerikanischen Seite, wo die EU ja nichts machen kann. So sieht's aus. Gut. Also für das Ganze habe ich auch noch wieder ein lustiges Video herausgesucht oder von South Park. Da könnt ihr euch mal angucken. Never forget. Genau, never forget. Und tja, mit dem super South Park Humor, ja, wird da dann gezeigt, ja, was passiert, wenn man niemals etwas vergisst, ja, und es falsch ist, oder wenn man es einfach schnell vergessen will, ja, oder wenn jemand anderes haben will, dass man etwas schnell vergisst. Zum Beispiel da, wie die zwei Piloten der Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki ausgesehen haben, ne? Genau. Dann passiert sowas wie bei dem South Park-Video. Okay, Leute, das war's wieder für heute von der Rios Wochensicht. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritiken habt, nur her damit. Ja, Google plus Rios Wochensicht. Oben der Suche eingeben, schon findet ihr die Rios Wochensicht. Ja, unglaublich, ne? Und wenn ihr nach Rios Wochensicht sucht, dann findet ihr auch die Rios Wochensicht. Ja, oder ihr könnt auf Twitter suchen, @Rio. Oder auch einfach eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com, GBG-Keys auf der Seite, Achtung, neu seit letztem Mal. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!